Liebe, Prestation. Wenn Sie mich fragen würden, würde ich das als unhinnehmbares Sesselfurzertum und Siechtum benennen. Punkt. Liebe braucht keine Botschaft. Mit freundlichen Grüßen, ihr Anselm Pfefferberg, Warschau, den 24.09.1967.